Ihr hört jetzt einen Bürgerfunkbeitrag. Die urheberrechtliche Verantwortung für Beiträge des Bürgerfunks liegt bei den zuständigen Gruppen. Ja, das wird jetzt nochmal richtig spannend bei der WM. Laura Pottinger, guten Punkt. Abend. Kommt Argentinien weiter oder nicht? Das Team um Lionel Messi muss jetzt in der Gruppe D gegen Nigeria gewinnen. Ist aber selbst bei einem Sieg noch... Hallo und guten Abend. Hier ist die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden jeden vierten Dienstag im Monat auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Bei uns hören Sie in jeder Sendung immer nur die Musik einer Band oder eines Künstlers. Oder einer Künstlerin. Wie heute. Wir haben uns für die Rockröhre Bonnie Tyler entschieden. Natürlich ist die Musik nicht alles. Wir haben den Eine-Welt-Laden zu Gast, der schon seit 25 Jahren fair handelt. Das verstehen Sie nicht? Dann hören Sie uns in der nächsten Stunde zu. In der dreht sich alles um den Eine-Welt-Laden Erkrath, der in Wahrheit Ökumenische Initiative für Eine-Welt Erkrath e.V. heißt. Viel Spaß bei der Sendung. Im Studio der Bürgerhauswelle für die Bürgerhauswelle Angela Haug und Fritz Winkelhane und unsere Studiogäste Ingrid Fehrenbacher und Regine Inger. Vorstandsmitglieder vom Verein Ökumenische Initiative für die Eine Welt Erkrath e.V. Wir sagen immer Eine Welt Laden, das ist aber nicht ganz richtig, dazu kommen wir gleich. Ingrid, Regina, erstmal herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen eigentlich reden über euren Verein, der 25 Jahre existiert. Aber ich stelle fest, wir müssen 1981 anfangen, wie alles anfing. 1981, ja, da waren wir noch kein Verein, sondern es gründete sich eine kirchliche Aktionsgruppe. Die hatte den Namen sich gegeben, Ökumenischer Arbeitskreis Dritte Welt Erkrath. Es fing an mit einer kleinen Gruppe von Menschen, die... Fairtrade-Sachen verkauften und den Erlös für den Versand von Medikamenten spendeten und Kontakt aufgenommen haben zu der Entwicklungshelferin Paula Eden, die sehr lange schon in Haiti tätig war. Das waren die war das Gründungsjahr 1981. Und aus diesem Jahr heraus gründet sich eigentlich die ganze Initiative. Damals hieß es ja noch Arbeitskreis Dritte Welt Erkrath. Das ist dann irgendwann geändert worden, aber da kommen wir dann nachher noch drauf im Zuge der Geschichte des Vereins. Und für die Hörer, denen das vielleicht nicht so geläufig ist, Ökumenische Initiative heißt? Das sind aus Erkrath die katholische Kirche und die evangelische Kirche, die beide gemeinsam diese Aktionsgruppe unterstützt haben. Die anderen freikirchlichen Gemeinden, die hier in Erkrath sind, sind nicht dabei? Leider nein. Vielen Dank für den Einstieg. Wir hören etwas Musik. I was lost in France, in the fields the birds were singing. I was lost in France, and the day was just beginning. I had a feeling I can't. 1982 war die Schweinepest und in Haiti. Und jetzt ist es blöd zu sagen, 1984 war Papst Johannes Paul II. Da. Aber 1984 wurde die Gründung des Vereins begonnen. Langsam, aber sicher. Wie ging es dann weiter? Es ging weiter, dass immer mehr sich für den Gedanken erwärmt haben, dass man unbedingt was tun muss, um die Gerechtigkeit gerade auch in Haiti in der Marktwirtschaft und auch in der Menschlichkeit einzuführen. Es ging weiter, indem man viele Diskussionen führte, Vorträge hielt, um auch den Bürgern in Accra zu zeigen, welche Probleme und worum es uns geht in Haiti, warum wir uns engagieren, um über den Verkauf der Produkte Menschen zu unterstützen, die gleichen Rechte bekommen sollen wie wir hier in Deutschland. Und aktiv ist die Stadt Accra geworden, indem sie auch allmählich fairen Kaffee in ihren Räumlichkeiten ausgeschenkt hat und dann auch Projekte in Haiti unterstützt hat. 1985, lese ich gerade, hattet ihr das erste Fastenspendenessen, ja, was ihr bis heute macht. Ich muss sagen, eine grandiose Idee und ich war beim letzten Mal dabei, das hat mir sehr gut gefallen. Wie kamt ihr auf die Idee? Das war eigentlich eine Idee gewesen, um Spenden einzusammeln. Und da hatten wir überlegt, erstmal mit einem relativ einfachen Essen, einer Gemüsesuppe, zum größten Teil komplett vegetarisch auch. Oder wir hatten manchmal auch Grünkohlgerichte gehabt. Und unsere Gäste haben dann gespendet, was ihnen das Essen wert ist oder was sie noch weiter für Haiti geben wollten. Wie oft findet das Essen statt? Jedes Jahr in der Fastenzeit. Also dieses Jahr hatten wir es im März gehabt schon und freuen uns auf das nächste Jahr wieder. Da müssen sich die Hörer noch etwas gedulden und du auch, Fritz. Ja, werde ich machen, aber ich kann nur sagen, gute Idee. We got the power. Ingrid, ich habe so am Anfang salopp gesagt, der eine Weltladen. Aber ganz am Anfang hattet ihr überhaupt keinen Laden, richtig? Ja, das stimmt. Das war immer eine Organisation, die stattfand nach den Gottesdiensten. Da wurden die Produkte in der Kirche oder auch auf der Bahnstraße verkauft. Und 1986 hatten wir den ersten Weltladen, war auf der Bahnstraße 64 und fing an, dass man jetzt nicht nur sonntags, sondern auch donnerstags Öffnungszeiten hatte. Das war unser erster Weltladen. Und da habt ihr fairen Kaffee verkauft? Ja, die Grundprodukte, fairen Kaffee, Kakao und Honig. Das waren die Grundprodukte und Karten von Medior. Das ist ja die Organisation auch, die Medikamente in die Entwicklungsländer schickt. Und wir haben die unterstützt, indem wir die Karten auch verkauft haben. Machen wir einen kurzen Sprung auf das Jahr 2018. Wenn ich das Programm sehe, was ihr in eurem Laden habt, sind das ja nicht nur Sachen aus Haiti. Das stimmt. Einige wenige Waren haben wir aber auch aus Haiti. Der große Teil sind eigentlich Lebensmittel, Kaffee, Tee, Schokolade, Honig, lila Reis beispielsweise auch. Und wir haben auch viele handwerkliche Artikel, Filz aus Nepal, Kapis-Schmuck von den Philippinen, Taschen aus Reissäcken, Fingerpuppen aus Peru. Also eine bunte Auswahl an handwerklichen Artikeln. Auch zum Beispiel Ware aus Palästina? Ja, wir haben Olivenholzprodukte aus Bethlehem sogar direkt. Die werden von einer Behindertenwerkstatt in Bethlehem hergestellt. Anhänger für Osterschmuck oder Weihnachtsschmuck. Und teilweise haben wir auch Olivenöl, aber da fehlt uns im Moment noch die neue Lieferung. Ja, interessante Produktpalette. Kommen wir zurück auf das Jahr 1986. Warum eigentlich 1986? 1986 war ein bedeutendes Jahr. Wir sind in den ersten Laden eingezogen im Evangelischen Gemeindeamt. Das war die Gründung von unserem Weltladen, räumlich. Und es war eben auch, dass wir die Öffnungszeiten erweitert haben und immer mehr Aktionen von da aus machen konnten. Von 86 haben wir auch das Land Haiti näher kennengelernt und die Unterstützung immer mehr verstärkt, weil zu der Zeit war ja noch der Diktator Baby Doc an der Regierung. Dann machen wir da eine kurze Pause, ein bisschen Musik von Bonnie Tyler. From home, emotions running wild with me. Come take my heart, come feel the burns of fire, come and break my heart and feel my love in my. Times are getting tough, baby, come and try again. There's no living without love in my heart. Well, it's hard for me, but it's harder to ignore it. Oh, my fantasy, come feel my love tonight. die Bürgerhauswelle aus dem Studio der Volkshochschule im Bürgerhaus Erkrath. Wir senden jeden vierten Dienstag im Monat um 20.04 Uhr auf den Frequenzen von Radio Neandertal und auf radioneandertal.de im Livestream. Die Musik stammt heute ausschließlich von Bonnie Tyler mit ihrer unverwechselbar rauchigen Stimme. Gleich informieren wir Sie weiter über den Eine-Welt-Laden Erkrath, dessen Anfänge bis ins Jahr 1987 zurückreichen. Wir sind im Jahre 1993. Am 4.11.93 wurde der Verein ins Vereinsregister eingetragen. Und ihr habt eine Statistik gemacht und zusammengezählt, was vorher alles passiert ist und wie viel Geld ihr ausgegeben habt für Hilfe. Und ja, für Haiti wurde bis dahin schon 117.000 D-Mark seit 1981 bis zum Zeitpunkt der Vereinsgründung gesammelt und weitergeleitet. Und das war dann die Vereinsgründung als eingetragener Verein, wie man sich das vorstellt. Genau, dann ist der Verein richtig eingetragen worden in Mettmann ins Vereinsregister. Frage zwischendurch, Mitglieder können da jederzeit gebrauchen, nehme ich an? Auf jeden Fall, wir haben zurzeit sind wir bei 40 Mitgliedern. Wir freuen uns über alle Mitglieder. Wir sind, wie gesagt, ein ökumenischer Kreis, sind aber für alle aktiven Personen, die unsere Idee unterstützen, offen. Werben dafür und würden uns freuen, wenn wir gerade im Ladenteam Unterstützung bekommen oder für Aktionen oder auch beim Internetauftritt. Wir haben also ganz vielseitige Aufgaben in unserem Verein. Kostet das was bei euch, Mitglied zu werden? Nein, wir haben keine Mitgliedsbeiträge. Es geht nur um ehrenamtliche Arbeit und wir machen auch einiges gemeinsam, mal Ausflüge zur fairen Messe nach Dortmund oder einen Besuch im Essener Grugerpark beim Kaffeeröster. Also es gibt auch sonstige Aktivitäten außerhalb von Ladendienst und Vorbereitung von Veranstaltungen. Vor kurzem waren wir kreolisch essen. Es gibt ein Restaurant in Düsseldorf, in Flingern, wo man kreolisch essen kann. Da konnten wir direkt die Küche nochmal probieren, wie es eben in Haiti auch gekocht wird. Machen wir mal einen großen Sprung. Ihr seid irgendwann umgezogen von der Bahnstraße auf die Kreuzstraße. In welchem Jahr befinden wir uns da? Das ist dann 2012. 2012. Da müssen wir noch 2 Jahre zurückgehen, weil ihr habt euren Verein umbenannt von Dritte Welt auf Eine Weltladen. Was war der Grund? Ja, wir haben einen neuen Vorstand gewählt und haben nochmal Grundsatzdiskussionen gemacht. Wir hießen Dritte Welt. Dritte Welt bedeutet ja mal eine Abstufung der Welt in verschiedene Prioritäten, in 3 Prioritäten. Das ist harte Realität. Aber wir haben gesagt, wir möchten gerne mehr positiv denken und eine Vision haben wir, dass wir eine Welt werden. Unser Ziel ist eine Welt, dass alle Menschen die gleichen Bedingungen haben und die gleiche Gerechtigkeit haben. Und das ist unser Ziel und das wollten wir auch in unserem Namen dokumentieren. Deswegen haben wir das als eine Weltladen umfirmiert und dann ist auch umbenannt worden. Ja. Dann lassen wir das so bald stehen und hören bitte die Musik. We'll be right back. Everyone loves a mystery. Everyone loves to dream. A record hanger, a record thriller. But how about life for real? There's a God in the sky, cause we made it all night. The warm river flows inside. But the river ran dry as day went by. You couldn't wait to say goodbye. You tried. Heute im Studio der Bürgerhauswelle für die Bürgerhauswelle Angela Haug und Fritz Winkelhane. Unsere Studiogäste Ingrid Fehrenbacher und Regine Inger, Vorstandsmitglieder der Ökumenischen Initiative für die Eine Welt Erkrath e.V. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass ihr irgendwann umgezogen seid mit eurem Eine Weltladen. Was mich immer ein bisschen verwirrt, es gibt aber nicht nur einen Eine-Welt-Laden oder nicht nur einen in Erkrath, sondern auch einen in Hochdahl. Erklärt mir das mal. Wer mag mir das aufdröseln? Regina. Genau, es gibt in Hochdahl im Haus der Kirchen auch einen Weltladen. Der hat letztes Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Und wir haben uns eigentlich die Bereiche der Weltläden geografisch mit der A3 als Trennlinie, kann man sagen, aufgeteilt. Also Veranstaltungen im Hochtaler Bereich werden über den Hochtaler Laden mit besucht und wir haben Alt-Erkrath und Unterfeldhaus und Unterbach auf unserer Seite. Das ist eine ungerechte Aufteilung, nur Hochtal für die Hochtaler? Zu dem Bereich Hochtal gehört auch der große Bereich Bruchhausen, weil wir kennen die Vorstandsvorsitzende Renate Späth, die ist auch im Vorstand von Bruchhausen. Da gibt es ganz viele Parallelitäten und es ist ja nicht so, dass man nur geografisch auf Hochtal ausgerichtet ist, sondern man strahlt ja schon sehr in die Weite und es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo wir uns gegenseitig helfen und zur Seite stehen. Nur um Ansprechpartner nach außen hin auch zu geben, ist diese Einteilung gekommen. Die Ursprünge, wir kennen uns seit 81, haben die Läden schon zusammengearbeitet. Aber es war schon praktisch, dass man das so aufgeteilt hat. Also eher für die Logistik, aber ein freundschaftliches Miteinander auf bei den Läden. Auf jeden Fall, genau so kann man es sagen. Also bei der 50-Jahr-Feier der Stadt Erkrath haben wir uns einen Stand in Alt-Erkrath geteilt, beispielsweise. Jetzt habt ihr aber auch Auszeichnungen bekommen. Ja, wir haben zwei große Auszeichnungen bekommen. 2010 haben wir den Bürgerpreis der Stadt Erkrath erhalten. Und im Jahr 2014 den entwicklungspolitischen Preis des Diözesanrates, was zwei für uns sehr große Anerkennungen waren unserer Arbeit in Erkrath. Der Bürgerpreis auf jeden Fall, aber den anderen musst du mir noch mal eben erklären. Der wird verliehen von Miserior und dem Diözesanrat aus Köln. Und wir haben uns beworben für entwicklungspolitische Arbeit, die wir ja seit über 30 Jahren dann schon durchgeführt haben, ist der Preis verliehen worden. Wow. Wir lassen Bonnie Tyler zu Wort kommen und dann geht's gleich weiter. Ihr seid die Initiatoren, die dazu geführt haben, dass die Stadt Erkrath im Jahre 2014 als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet worden ist. Was hat euch bewogen, das zu tun? Ja, da sind wir sehr stolz drauf, weil wir haben in einer Sitzung des Stadtrates dafür gekämpft, dass Erkrath Fairtrade Stadt wird, weil wir seit 1981 in unserem Laden Fairtrade-Produkte vertreiben. Und unser Ziel ist es ja, dass irgendwann mal mindestens 50% der Produkte in den Läden Fairtrade-Produkte sind. Und diese Auszeichnung oder der Weg, den Erkrath gegangen ist, um Fairtrade-Town zu werden, war eben unser Ziel und hat uns optimistisch gestimmt, dass wir eine Anerkennung haben, dass jetzt die Stadt Erkrath dieses Ziel auch mit uns verfolgen will. 50% der Produkte in den Läden. Stolze Zahl. Um euch dabei zu helfen, wie kann man euch finden, wie erreicht man euch? Ja, unser Weltladen ist auf der Kreuzstraße Nummer 32, das ist das katholische Pfarrzentrum. Und unsere Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags nachmittags zusätzlich von 15.30 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, immer wenn der Banner draußen stehen, ist der Laden auf. Richtig, genau, daran ist es zu erkennen. Und wie im Museum, montags geschlossen. Genau. Dann haben wir auch noch eine Internetseite, die rund um die Uhr geöffnet ist, www.erkrath-haiti.de. Da denke ich noch an eine andere Internetseite, die rund um die Uhr geöffnet ist. Gibt es auch einen Facebook-Auftritt? Ja, den Facebook-Auftritt gibt es. Gucken Sie unter Ökumenische Initiative Weltladen Erkrath, da finden Sie uns. Was wünscht ihr euch beide für die nächsten 10 Jahre, für euren Verein? Für unseren Verein wünschen wir uns ganz viele engagierte neue Mitarbeiter, die die Idee mit uns vertreten, einzutreten für einen gerechten Markt auf dieser Welt und eine Bewusstseinserweiterung, gerade auch der Erkrather Bevölkerung und eine Öffnung für den Gedanken Fairtrade, globalen Markt, dass jeder Mensch das Recht hat, an diesem Markt teilzunehmen und für seine Arbeit gerecht bezahlt zu werden. Nur nochmal der Hinweis, der Beitritt zu diesem Verein ist kostenlos. Er kostet nur Zeit, persönliche Zeit und Engagement. Ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und wünsche euch eine gute Zeit. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Where are all the good men gone, and where are all Geil. Anders. Tiefsinnig. Und ganz nah dran. Das alles und noch mehr ist Bürgerfunk. Für dich, für mich und für alle. Bürgerfunk, sei dabei. Mach mit. Itze Hardegg. Ja, wer könnte diese Zeile auch nur denken, ohne nicht sofort die Stimme von Bonnie Tyler im Kopf zu haben? Die Bürgerhauswelle hat sich entschieden, die heutige Sendung mit dieser genialen Stimme zu untermalen. Wie ging es los mit der Karriere von Bonnie Tyler? Sie kam 1951 unter dem Namen Gaynor Hopkins zur Welt. Sie wuchs in einem walisischen Kohledorf auf und kam durch ihre 5 Geschwister früh in den Kontakt mit der Musik von Elvis Presley, den Beatles und von Frank Sinatra. Ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte sie, ihrem religiösen Elternhaus geschuldet, in einer Kapelle. 1969 wurde sie Zweite bei einem lokalen Talentwettbewerb und kümmerte sich daraufhin um einen Job als Sängerin. So gründete sie bald ihre eigene Band Imagination. Während der nächsten Jahre tingelte sie durch Bars und kleinere Clubs in Wales. 1975 wurde ein Talentscout auf sie aufmerksam und nahm mit ihr in London ein Demoband auf. Ein Jahr später hatte sie den ersten Plattenvertrag und änderte ihren Namen in Bonnie Tyler. Die erste Single floppte, dafür war der zweiten Erfolg beschieden. Lost in France kletterte in Deutschland bis auf Platz 3 der Singlecharts. Itze Hardegg war dann ihr großer Durchbruch und ging später mit weit über 6 Millionen verkauften Einheiten als eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten in die Geschichte ein. Zu dieser Zeit fürchtete sie wegen verletzter Stimmbänder um ihre Karriere. Aber letztendlich war es eine erfolgreiche Operation, die einen wesentlichen Teil zu ihrer charakteristischen rauen Stimme beitrug. Und das anfängliche Nichtbefolgen der ärztlichen Anweisung zu schweigen. Nach dem Erfolg von Itze Hardegg drängten ihre Produzenten sie in die Country-Richtung, was der Sängerin aber nicht gefiel. So wechselte sie die Plattenfirma und den Manager. Das erwies sich als echter Glücksgriff, denn mit Total Eclipse of the Heart erzielte sie prompt einen weiteren Welthit. Nur ein Jahr später folgte Holding Out for a Hero und sorgte im Soundtrack von Footloose für Aufsehen. Danach konnte sie allerdings nicht mehr an ihre Erfolge anknüpfen. 1991 wagte sie ein Comeback mit der Hilfe von Dieter Bohlen, Giorgio Moroder, Albert Hammond und Nick Kershaw. Es folgten noch einige Alben, dann wandte sie sich anderen Schaffensrichtungen zu. Sie lieferte Gastbeiträge für Musicals, zum Beispiel für den Erfolgsproduzenten Andrew Lloyd Webber. Mit dem Prager Philharmonieorchester nahm sie 2002 das Coveralbum Heartstrings auf. Sie interpretierte Stücke von Bruce Springsteen, Bill Withers und Phil Collins neu. Wenig später sangen sie auch einen eigenen Song neu ein. Gemeinsam mit Karen Antoine performte sie Total Eclipse of the Heart auf Französisch. Das Experiment ging auf. In Frankreich landete sie prompt einen Nummer-1-Hit. Es folgten weitere Alben und ein Auftritt mit dem Song Believe in Me als Vertreterin für Großbritannien im Eurovision Song Contest in Baku. Sie tourte wieder regelmäßig und war 2016 mit ihrer Greatest Hits Tour auch in Deutschland. Aktuell kehrt sie wieder mit einer Vielzahl von Konzerten zurück und tritt auch auf Festivals auf. Die Bürgerhauswelle ist sich sicher, dass dabei auch ihre Hits gespielt werden. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break.